Kommt ein bisschen besser. Alles, was bisher geschah mit dem Neon-Sofa, ist ja klar. Das Neon-Sofa. Es war gerade mal wieder galaktischer Winter, als wir uns kennenlernten, zeigte das Thermometer minus 273,3 Grad im Sonnenwindschatten des Planeten Blöder. Des Planeten Blöder, den ihr kennt ja. Da da da da da. Das war Sommer. Oh, fluoreszierendes, neongrünes, stretchcodiertes, nachtleuchtendes, so. Oh, fluoreszierendes, neongrünes, stretchcodiertes, nachtleuchtendes, so, oh, war. Ja, das sah ich es auf einem Holodeck, das gerade Sperrmüll im Jahre 1990 simulierte. Es hatte einen leuchtend neongrünen Stretchcord bezogen, ja. Und ich hab es deutlich gesehen. Es hob sich an den anderen Sperrmüllsachen ab. Da fiel es mir. Da fiel es mir wie Tomaten auf die Augen, ja. Oh, fluoreszierendes, neongrünes, stretchcodiertes, nachtleuchtendes, so. Fluoreszierendes, neongrünes, stretchcodiertes, nachtleuchtendes, so. Ja, fluoreszierendes, neongrünes, stretchcodiertes, nachtleuchtendes, Sofa. Ja, fluoreszierendes, neongrünes, stretchcodiertes, nachtleuchtendes, so. Ja, so ging die Geschichte von dem neongrünen Sofa, wie ich es kennengelernt habe, und dann ist es wieder verschwunden. Ja, das war die Geschichte von dem neongrünen Sofa, wie es verschwunden ist und gekommen und wieder verschwunden ist, okay? Und neongrünes, stretchcodiertes, manipuliertes Sofa.